Frau Agnes von Johann Arani aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Frau Agnes von Johann Arani. An dem Bache steht Frau Agnes, weißes Linnen drin zu waschen. Weißes Linnen, blutig Linnen, Wasserwellen danach haschen. Barmherziger Vater, steh uns bei. Ei, was wascht ihr? Zu Frau Agnes sich ein Trupp von Kindern dränget. Stille, stille, Hühnchen hat mein weißes Tuch mit Blut besprenget. Barmherziger Vater, steh uns bei. Wo ist denn dein Mann, Frau Agnes? Kommen nun die Nachbarinnen. Liebste, gehen wir ja nicht zu ihm, weißt du nicht, er schläft da drinnen. Barmherziger Vater, steh uns bei. Kommt der Heiduck, flink, Frau Agnes, will dich ins Gefängnis stecken. Ach, mein Schatz, wie kann ich kommen, ehe ich getilgt den Flecken? Barmherziger Vater, steh uns bei. Tief ist das Gefängnis, mühsam dringt ein Strahl durchs Gitterfenster. Ein Strahl ist der Tag des Kerkers und die Nacht ein Schwarm Gespenster. Barmherziger Vater, steh uns bei. Auf dies winzig kleine Lichtchen blickt die Arme unaufhörlich, blicket starr. Der schwache Schimmer ist für ein Aug fast zu spärlich. Barmherziger Vater, steh uns bei. Denn kaum wendet sie sich seitwärts, Geister ihren Tanz beginnen. Wenn der kleine Strahl nicht wäre, meint sie, käme sie von Sinnen. Barmherziger Vater, steh uns bei. Es vergeht die Zeit, Frau Agnes wird zum Richterstuhl geführet. Und dort steht sie, feinmanierlich und in Sitten, wie's gebühret. Barmherziger Vater, steh uns bei. Bringet ihr Gewand in Ordnung, streichelt ihres Tuches Falten, glättet sich die Haare, denn man soll sie nicht für närrisch halten. Barmherziger Vater, steh uns bei. Würd'ge Greise sieht sie sitzen, und Frau Agnes tritt zu ihnen. Keiner blicket rau und unwirsch, Mitleid spricht aus aller Mienen. Barmherziger Vater, steh uns bei. Agnes, was hast du begangen? Hast dich schwer mit Schuld bedecket. Dein Geliebter selbst gesteht es, dessen Hand die Tat vollstrecket. Barmherziger Vater, steh uns bei. Er, der deinen Mann erschlagen, wird am Galgen morgen hangen, während du bei Brot und Wasser lebenslänglich bleibst gefangen. Barmherziger Vater, steh uns bei. Agnes blickt sich um, verwundert, zupft verlegen am Gewande. Deutlich klingen ihr die Worte, folglich ist sie bei Verstande. Barmherziger Vater, steh uns bei. Aber das von ihrem Manne kann sie nimmermehr verstehen. Eines ist ihr klar, nach Hause lässt man sie jetzt nimmer gehen. Barmherziger Vater, steh uns bei. Fängt an bitterlich zu weinen, Tränenströme fließen nieder, gleich dem Tau aus Lilienkelchen, Perlenglanz auf Schwangefieder. Barmherziger Vater, steh uns bei. Meine werten hohen Herren, wollt es gnädig mit mir treiben, habt zu Hause schwere Arbeit, kann hier nicht gefangen bleiben. Barmherziger Vater, steh uns bei. Blut'ge Flecke sind geraten auf mein reines weißes Linnen. Wenn sie darauf bleiben, Himmel, was sollt ich alsdann beginnen? Barmherziger Vater, steh uns bei. Stille herrscht im Richtersaale beim Vernehmen solcher Klage. Jede Lippe schweigt, die Augen halten nur beredte Frage. Barmherziger Vater, steh uns bei. Gehe heim, du Arme, wasche wieder rein dein blutig Linnen. Gehe heim und der Allmächt'ge, stärke dich für dein Beginnen. Barmherziger Vater, steh uns bei. Und von neuem steht Frau Agnes an dem Bach ihr Tuch zu waschen. Weißes Laken, reines Laken, Wasserwellen danach haschen. Barmherziger Vater, steh uns bei. Denn vergebens ist die Leinwand, rein und ohne blutig Zeichen. Ihrem Auge wolle nimmer jene Blutesspuren weichen. Barmherziger Vater, steh uns bei. Und vom Morgengrauen zum Abend steht sie an derselben Stelle. Ihre Locken zaust der Sturmwind, ihren schwanken Leib die Welle. Barmherziger Vater, steh uns bei. Wenn im Mondenschein des Wassers silbernes Gekräusel flimmert, schwingt sie stetig ihren Schlägel, dessen Weiße fernhin schimmert. Barmherziger Vater, steh uns bei. Ohne Muße, Sommer, Winter, treibt sie's in der gleichen Weise. Ihre Arme werden knöchern, ihre Knie starr im Eise. Barmherziger Vater, steh uns bei. Das zerzauste Haar erbleichet, glänzt nicht mehr im Schwarz des Raben. Runzeln haben sich ins Antlitz, es verzerrend eingegraben. Barmherziger Vater, steh uns bei. Und Frau Agnes steht am Bache, ihre Hände waschen, waschen, nach des weißen Lakens fetzen, wilde Wasserwellen haschen. Barmherziger Vater, steh uns bei. Ende von Frau Agnes von Johann Arani.